Ich glaube, darüber kann man nur spekulieren. Es sind drei Aspekte, die hier ganz gewaltige Kräftefelder aufwerfen. Zum einen die Musik, dann die Handlung des Balletts und zum dritten die Choreografie. Und alle diese drei Elemente waren wohl verstörend für das Publikum der damaligen Zeit. Die Musik, diese, ja, man sagt Rhythmus, aber es ist ja kein Rhythmus. Es sind so Schläge, es sind rhythmische Ereignisse. Das Ganze scheint irgendwie zu schweben, scheint wie von einer Maschine zu kommen, nicht von einem menschlichen Orchester. Da geht es nicht mehr um Melos, wie man das beispielsweise von Wagner kennt, um Klangpracht, um klangliche Ereignisse. Hier wird Musik reduziert auf die pure Energie des Schlages. Das ist das Unerhörte in der Musik. Dann natürlich das Thema. Also wenn man es ganz nüchtern und schnöde sieht, da wird eine junge Frau dem Sonnengott geopfert und eine Horde von vermeintlich weisen alten Männern steht da drumherum und findet das gut. Also ich glaube, das würde auch heute noch in irgendeiner Weise anstößig sein. Und der dritte Aspekt ist die Darbietung der Choreografie. Da war auch schon einiges an Skandalpotenzial da, denn diese Choreografie damals, so kann man das aus zeitgenössischen Zeugenberichten lesen, die bedient eben nicht das Bedürfnis nach dem ästhetisch Schönen, sondern das war verstörend. Auch die Gleichzeitigkeit, mit der Handlungen auf der Bühne ablaufen, kann man sich gar nicht mehr so vorstellen. Es geht da nicht mehr um Grazie oder um Eleganz, sondern um die ganz rohe, archaische Beschwörung von Naturmythen. Wenn man so hört, na gut, die Ballet Russe, das russische Ballett, der heutige Ballettgänger denkt dann, das ist eher nicht diese flauschigen Tütü-Mädels, die da auf der Bühne rumschweben. Aber so war das nicht. Also die Ballet Russe damals, das war eine ganz gezielt eingesetzte Provokation. Dieser Impresario Jagilev hat damit auch durchaus gespielt. Das waren so, wenn man so will, die Gangster-Rapper der 10er Jahre des 20. Jahrhunderts. Da wurde die Provokation ganz gezielt und wirklich ganz energiereich eingesetzt, um einem bürgerlichen Publikum einen Spiegel vorzuhalten, dass es so in der Form nicht vorgehalten bekommen möchte. Wie muss man sich denn nun die kulturelle Landschaft des Jahres 1913 vorstellen? War da alles ruhig und idyllisch? Und in diese Idylle hinein platzte dann eben diese Skandalaufführung von Strawinskys Sacre du Printemps? Möchte man erst meinen, ja, wenn man so diese Sprengkraft dieses Werkes beschwört, dass da alles drumherum ganz gediegen und tollen Formaten hier ruhig vor sich hinfloss. Aber nur weil wir uns heute gut benehmen im Theater und in der Oper, dann muss das noch lange nicht heißen, dass das schon immer so war. Im Gegenteil, also das Theaterpublikum der damaligen Zeit war alles andere als zimperlich. Und man muss diese Sacre-Aufführung heute vor 100 Jahren ein bisschen zusammendenken mit einem anderen musikalischen Ereignis, dann kriegt man die Zeitstimmung relativ gut hin. Am 31. März 1913 war ein Konzert, das Arnold Schönberg dirigiert hat. Unter anderem hat er seine erste Kammersinfonie dirigiert, Weberns 6 Orchesterstücke, Opus 6, Werke, die wir heute so als klassische Moderne einordnen. Aber es gab derartige Tumulte im Raum, dass das Konzert abgebrochen werden musste. Weniger wegen dieser ungewöhnlichen Klänge als vielmehr aufgrund der Haltung und des Anspruchs dessen, was man da präsentiert, auf zu neuen Ufern, weg von der Konvention. Oder im Theater, Leutnant Gustl von 1910, das ist ähnlich. Also hier begegnen sich sowas wie gesellschaftliche Schichtungen. Wir haben noch ein großes, bürgerlich gediegenes Milieu, ein Großbürgertum, das von der Kunst das ästhetisch Schöne abfordert. Auf der anderen Seite eine sehr junge, hungrige Generation, die vieles von dem Aufbruch einlösen möchte, der mit diesem Jahrhundertwechsel 1900 verbunden ist. Junge Künstler, die auch einen gesellschaftspolitischen Auftrag in ihrem Schaffen sehen. Was sind das für zeitgeschichtliche Kräftelinien, die sich da berühren und die auch in diesem Sacre du Printemps kulminieren oder eine Rolle spielen? Da möchte ich jetzt einfach mal ein Experiment wagen. Es kann jetzt sein, dass das alles ganz großartiger Unfug ist, was ich hier erzähle. Aber ich glaube, man kann die Kunst der damaligen Zeit nicht unbedingt isoliert sehen. Die wirken nach hinten und nach vorne quasi. Zum einen nach hinten, hier kondensiert sich so eine Art Wechselspiel zwischen, ich sag mal, wissenschaftlicher Erkenntnis und Dynamik der Kunst. Und nach vorne, da müsste man das futuristische Manifest in den Blick nehmen von Marinetti. Ich glaube, dieser Aufbruch korrespondiert mit Innovationen in der Naturwissenschaft, in der Technik. Und jetzt ganz salopp formuliert, die Kunst ist so böse über das, was der Wissenschaft gelingt, dass sie sich aufschwingt zu diesen neuen Ufern, dass sie eigene Energien entwickelt. Was waren das für Erfindungen oder Entdeckungen, die damals vor allen Dingen kamen? Ich möchte versuchen, an einem Beispiel zu verdeutlichen. Wir haben im 19. Jahrhundert diese ästhetisch schöne Malerei, dieses Hyperrealistische. Dann suchen die ihren Segen in der Malerei der Renaissance, sind so historistisch, das sieht alles ganz toll aus. Die Realität wird abgebildet. Dann gewinnt die Fotografie qualitativ an ja, an Gewicht. Der Film wird erfunden und dann wird es so zu einem Massenprodukt. Also die Malerei kann dagegen nicht an und entwickelt einen neuen Anspruch. Und der Anspruch lautet, Kunst macht das sichtbar, was dem bloßen Auge verborgen ist. Also der Künstler als Seismograf, als Erforscher der Dinge dahinter. Was passiert? 1895 entdeckt Konrad Röntgen die Röntgenstrahlen und der Wissenschaft gelingt, was die Kunst als Anspruch vor sich herträgt. Und daraufhin entwickelt die Kunst eine gewisse Energie, einen Furor. Also František Krupka hat mal geschrieben, große Kunst macht aus dem Unsichtbaren und Unfühlbaren durch reine und einfache Erfahrung eine sichtbare und fühlbare Realität. Das schreibt er in einem Traktat von 1912. Jetzt muss man sich mal vorstellen, was war da los naturwissenschaftlich? Die drahtlose Kommunikation oder Einstein, der zur Elektrodynamik bewegter Körper arbeitet und hier das Verständnis vom Bau des Universums revolutioniert, das hat Auswirkungen und zwar auf den Kubismus. Und so kommt es, dass dieser Furor gegen diesen Erkenntnisgehalt der Wissenschaft hier nochmal ganz neue künstlerische Gedanken schlägt. Und das ist allein das Wechselspiel zwischen Wissenschaft und Kunst. Wenn man jetzt noch schaut, was da gesellschaftspolitisch passiert, da kommt man da zu ganz neuen Verflechtungen.